so hocken wir bei Neumond an der Zwischenkieferwand, wo im letzten Jahre noch das Pärchenbrennnessel stand. Und wir lauschen dem Behaarten, der sein Instrument laut schlägt. Und wir rauschen, rauschen, lauschen, nächtelang und unbewegt. Und wir träumen von den guten alten Zeiten und dem Land, wo man überall und jederzeit genug zu fressen fand. Unsere Stammesmutter streichelt unser Jüngstes mit den Zehen. Manchmal seufzt sie, ob gut genossen war, das früher schön in den guten alten Zeiten.